Modul 3, Aufgabe 2b. Können Sie die drei Berufe vielleicht etwas genauer beschreiben? Was macht denn zum Beispiel ein Internet-Scout? Internet-Scouts suchen weltweit nach Informationen. Sie recherchieren im Auftrag von Kunden bestimmte Themen und bereiten die Ergebnisse dann so auf, dass sie einfach und schnell präsentiert werden können. Internet-Scouts arbeiten in erster Linie bei Firmen, die sich auf die Beschaffung von Informationen spezialisiert haben. Oder sie sind in Dokumentationszentren, Nachrichtenagenturen oder auch bei Marketingagenturen tätig. Ah, danke. Jetzt kann ich mir schon besser vorstellen, was ein Internet-Scout macht. Und die anderen beiden Berufe, die Sie erwähnt hatten? Das waren die Wissensmanager und die Location-Scouts. Also Wissensmanager sorgen innerhalb einer Firma dafür, dass die Angestellten ihr Wissen kommunizieren, festhalten und austauschen. Ihre Aufgabe ist es auch, die Mitarbeiter einer Firma auf allen Ebenen für die Bedeutung des Wissens zu sensibilisieren. Sie organisieren zum Beispiel Mitarbeitertagungen zum Wissensaustausch oder koordinieren gemeinsame Mittagspausen von Mitarbeitern verschiedener Bereiche, damit sie sich über ihre Arbeit und somit auch ihre Kompetenzen und ihr Wissen austauschen. In größeren Firmen arbeiten mittlerweile oft um die 50 Mitarbeiter mit dieser Jobbezeichnung. Aha, interessant. Und die Location Scouts? Ja, die recherchieren und organisieren Räume und Orte, zum Beispiel für Veranstaltungen oder Filmaufnahmen. Sie suchen und finden Orte nach ganz bestimmten Vorgaben. Und dann kümmern sie sich um alles, was dazugehört. Genehmigungen, Anmietung, Absprachen mit Bewohnern und/oder Nachbarn und die Dokumentation der Infrastruktur. Also, wie kommt man hin? Gibt es Parkmöglichkeiten, Wasser, Strom und so weiter? Und das natürlich immer im Rahmen eines vorgegebenen Budgets. Wahnsinn! Ja, das alles sind Beispiele für Berufe, die es erst seit wenigen Jahren gibt, die aber vermutlich zukunftsfähig sind. Und zum Teil gibt es für diese Berufe in Deutschland noch gar keine Ausbildung, so wie zum Beispiel für den Location Scout. Kann man also sagen, dass zukunftsfähige Berufe alle mit Informationsbeschaffung oder Management zu tun haben? Nein, das ist nur ein wichtiger und wachsender Bereich. Auch in Zukunft werden gut ausgebildete Spezialisten gebraucht. Natürlich im IT-Bereich, aber auch andere Fachkräfte in den Bereichen Recht, Medizin, Bildung, Technik und. Ich meine mit Fachkräften übrigens nicht nur Leute mit Universitätsabschluss, sondern gerade auch Experten im Dienstleistungs- oder Gesundheitsbereich. Ich denke da an Physiotherapeuten, Friseure, Kinderbetreuer, Pflegepersonal und so weiter. Ja, das ist sehr verständlich und ich denke, im Bereich der klassischen Berufe wissen Studien- oder Berufsanfänger auch, wie sie ihren Wunschberuf erlernen können. Aber wie wird man zum Beispiel Internet-Scout? Ja, das ist das Interessante an der Entwicklung. Für die meisten neuen Jobs der Zukunft gibt es keine geregelte Ausbildung und kein Infoblatt bei der Agentur für Arbeit, in dem alle Informationen über die Ausbildung zusammengefasst sind. Berufsanfänger müssen sich in einer immer unübersichtlicher werdenden Berufswelt zurechtfinden. Dabei ist Flexibilität wichtig und wird positiv bewertet. Nur so können neue Berufe entstehen. Und die Fähigkeit, Wissen zu organisieren, zählt zu einer der wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft. Das sagt auch das Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlichen Dank, Frau Schröder, für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer in unserer Sendung ist Frau Schröder auch noch in der nächsten Stunde unser Gast und beantwortet alle Ihre Fragen zum Thema in unserem Live-Chat. Vielen Dank dafür, Frau Schröder.